HR Info. Wissenswert. Mit Judith Kösters. Popmusik war mal jung. Der Inbegriff des Jungseins sogar in den 60er und 70er Jahren. Pop und Rock, das war Synonym für Aufstand und Revolte. Heute klingt Pop und Rock ungefähr so jung und revolutionär wie Plätzchen und Schokolade. Auf Pop- und Rocksongs können sich in der Großfamilie meist alle einigen, gerade die Älteren. Aber wie geht das zusammen? Älter werden und Pop. Das hat sich unser Autor Klaus Walter gefragt und sich für HR Info Wissenswert auf Spurensuche in die Musikgeschichte begeben. Wirst du mich noch brauchen? Wirst du dich noch um mich kümmern, wenn ich mal älter werde und wenn mir die Haare ausgehen, wenn ich mal 64 bin? Fragen die Beatles 1967. Damals kann sich kein Mensch vorstellen, dass Paul McCartney jemals dieses biblische Alter erreichen könnte. Seit Juni ist er 75 und immer noch auf Tour. Stirb jung und bleib schön. Leb dein Leben schnell. Es wird nicht lange dauern. Die Young, Stay Pretty fordern Blondie 1979. Das klappt nicht. Debbie Harry ist mittlerweile 72 und steht immer noch auf der Bühne mit Blondie. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Alter Mann, schau auf mein Leben. Ich bin in vielen Dingen so, wie du mal warst. Singt der junge Neil Young 1972. Heute ist er selbst ein Old Man und bringt Jahr für Jahr neue Platten raus. Pop wird alt und älter und so stellt sich die Frage, wie geht das eigentlich? Altern im Pop? Die Leute wollen uns niedermachen, bloß weil wir hier rumhängen. Was sie da tun, das sieht so schrecklich kalt aus. Ich hoffe, ich sterbe, bevor ich alt werde. The Who im Herbst 1965, My Generation, die Mutter aller Songs über den Konflikt der Generationen. Pete Townsend, der Autor von My Generation, ist damals 20 Jahre alt. Er spricht für eine Jugend, die sich nicht verstanden fühlt von ihren Eltern. Die Jungs tragen die Haare lang, die Mädchen tragen die Röcke kurz. Die sexuelle Revolution wirbelt die Verhältnisse durcheinander. Die Proteste gegen die Diskriminierung von schwarzen Amerikanern und gegen den Vietnamkrieg wachsen sich aus zu weltweiten Bewegungen. Aus heutiger Sicht ist nicht mehr so ganz klar, was war zuerst da, My Generation oder das gesellschaftliche Phänomen, das wir kennen als Generationskonflikt. Ich will sterben, bevor ich so alt werde wie ihr, oder ich will sterben, bevor ich so werde wie ihr. Keith Moon, der Schlagzeuger von The Who, nimmt den Song beim Wort und stirbt mit 32. Die Band macht weiter. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London haben The Who ein Heimspiel. 1 Uhr. Dann treten die Altrocker von The Who zum musikalischen Finale an. Pete Townsend kann's noch. Und da ist sie, die legendäre Windmühle. Stadionfeuerwerk zu My Generation. Konfetti für alle. Die Berliner Tageszeitung am 12. August 2012. Die legendäre Windmühle, das ist die berühmt-berüchtigte kreisende Armbewegung, mit der Pete Townsend seine Gitarre traktiert, bevor er sie zum guten Schluss vollends zerschmettert. 50 Jahre nach seiner Entstehung ist My Generation immer noch der Höhepunkt eines jeden Konzertes von The Who. Pete Townsend und Roger Daltrey, die beiden Überlebenden der Band, sind inzwischen Mitte 70. Wenn sie heute My Generation spielen, dann herrscht zwischen den Generationen Friede, Freude, Eierkuchen. Fans von 14 bis 94 sind sich einig, vielleicht doch lieber alt werden vor dem Sterben. But we're doomed and we're drowned by this feeling we surround, so I hope They Might Be Giants, das amerikanische Komiker-Duo, dreht den Spieß um und landet ein paar wohlfeile Lacher. I hope that I get old before I die. Diese Retourkutsche stammt aus dem Jahr 1987. Da ist längst klar, Rockmusik ist Entertainment für die ganze Familie. Die 60er sind vorbei, der Generationenkonflikt passé. Ich bin aufgewachsen mit der Gewissheit, dass alles schon passiert ist. Die Beatles, die Beach Boys, Beethoven. Dass Elvis in Amerika den McCarthyismus zerquetscht hat, dass die Beatles John F. Kennedy gewählt haben und die Rolling Stones für Aufstieg und Fall von Robert Kennedy verantwortlich waren. Und kurz danach beendeten die Doors im Handstreich den Vietnamkrieg. Kurz gesagt, ich wuchs auf mit der Gewissheit, ich bin zu spät geboren. So beginnt Route 666 on the road to Nirvana, das Generationenbuch der amerikanischen Autorin Gina Arnold aus dem Jahr 1993. Alles schon passiert, zu spät geboren, denkt Gina Arnold, aber dann. Dann kommt eine neue Band und Gina Arnold ist vielleicht doch nicht zu spät geboren. Smells Like Teen Spirit von Nirvana, für einen Moment ist er wieder da, der Spirit des Aufruhrs, das gute alte Wir gegen Sie. Ich hoffe, ich sterbe, bevor ich Pete Townsend werde, schreibt Nirvanas Kurt Cobain in sein Tagebuch. Townsend, der Erfinder von My Generation, überlebt. Cobain erschießt sich, bevor er Townsend wird. Am 5. April 1994 mit 27 Jahren. People try to put us down just because we get around. Things they do look awful cold. Hope I die before I get old. Eine späte, gewissermaßen dialektische Auflösung der Altersfrage im Pop verdankten wir Christoph Schreuf. 2010 singt der Berliner Musiker My Generation aus der Perspektive des Mitvierzigers. A cappella, ohne großes Rock'n'Roll-Pathos und zu einer neuen Melodie. Also zu einer alten Melodie. Scarborough Fair, den traditionellen Folksong, hatten in den 60ern Simon & Garfunkel populär gemacht. Are you going? So kommentiert Christoph Schreuf ziemlich clever die ewige Zwickmühle von Pop und Leben. I hope I die before I get old, schön und gut, aber jetzt bin ich schon so weit gekommen, also doch, so weh es auch tut, I hope that I get old before I die. Christoph Schreuf verwendet also einen alten Song, der mal eine Kampfansage der Jungen gegen die Alten war, um über sein eigenes Altern nachzudenken. Er verpasst My Generation eine neue, alte Melodie und Schreuf glaubt, dass ich durch die Art zu singen den Text neu schreibe. I'm just talking about my generation. My Generation, die Mutter aller Songs über den Konflikt der Generationen. Auf diese Behauptung können sich viele einigen, aber stimmt das denn? Morgens aufstehen, in die Schule gehen. Der Lehrer bringt dir die goldenen Regeln bei, Geschichte und praktische Mathematik, und du schreibst dir die Finger wund. In seinem Song School Days beschreibt Chuck Berry 1957 den tristen Alltag von Teenagern in der Schule. Die Erlösung von der sinnlosen Lernerei kommt erst am Nachmittag. Sobald es 3 Uhr wird, fällt die Last von dir ab. Bücher zu, raus aus der Schule, auf die Straße, ab in die Kneipe. Right to the Juke Joint singt Chuck Berry im Original. Als Juke Joint wird im ländlichen Süden der USA eine billige Kneipe für Afroamerikaner bezeichnet. Da gibt's was zu essen, was zu trinken, manchmal auch Glücksspiel und Prostitution. Und im Juke Joint gibt's eine Jukebox. Du wirfst die Münze in den Schlitz. Du musst jetzt was wirklich Heißes hören mit dem Mädchen, das du liebst. Schon den ganzen Tag wolltest du tanzen, die Musik spüren von Kopf bis Fuß. Der Song gipfelt in einer Parole, die zum Leitmotiv der Karriere von Chuck Berry werden sollte und so eine Art Schlachtruf einer Jugend, für die der Rock'n'Roll eine Verheißung darstellt. Hail, Hail, Rock'n'Roll, befreie mich von den alten Zeiten. Der Rock'n'Roll als Medium der Befreiung. Raus aus den Zwängen der Schule, raus aus der Welt von gestern, aus der Welt der Erwachsenen. Chuck Berry ist schon 30 Jahre alt, als er School Days herausbringt, aber das hält ihn nicht davon ab, mit diesem und anderen Songs das Bild des Teenagers zu definieren. Ein junger Mensch, der erwachsen wird, der aber mit der Welt der Erwachsenen nichts zu tun haben will. Well, you know, it's so fascinating in the beginning that, you know, 20 years from now, you know, I didn't think of how it would be now. 20 Jahre nach School Days und Chuck Berry wundert sich, dass seine Songs überlebt haben. Maybelline zum Beispiel, sein erster großer Hit 1955. Ich hatte keine Ahnung. Es hieß, Maybelline würde vielleicht 2 Jahre überleben. Und dann waren da noch Rollover Beethoven, School Days, Sweet Little 16 und all die anderen. Das hätte ich nie erwartet. So it's far above my expectation. Dann erinnert die Interviewerin daran, dass Maybelline inzwischen eine Dame mittleren Alters sei, aber immer noch gut drauf. Chuck Berry kontert mit dem fortgeschrittenen Alter von Sweet Little 16. Maybelline would be a middle-aged lady by now and she's still shaking. Well, Sweet Little 16 is 34 now. Chuck Berry und seine Interviewerin amüsieren sich köstlich bei der Vorstellung, dass Sweet Little 16 schon 34 Jahre alt ist. Das war in den 70ern. Sweet Little 16, Berrys Hymne auf die süße kleine 16, erscheint 1957, also wäre sie heute 76. Ihr Schöpfer ist im vergangenen März gestorben. Chuck Berry wurde 90 Jahre alt und in keinem Nachruf fehlt der Hinweis, dass er in seinen Songs das Bild des modernen Teenagers geprägt hat, wie kein zweiter. Dabei war Berry nicht der Erfinder des Teenagers. I'm too old for toys and I'm too young for boys. I'm just an in-between. I'm not a child. All children bore me. I'm not grown up. Grown-ups ignore me. Zu alt für Spielzeug, zu jung für Jungs. Ich bin ein Zwischending. Ich bin kein Kind. Kinder langweilen mich. Ich bin keine Erwachsene. Erwachsene ignorieren mich. Das singt Judy Garland 1938. In Between heißt das Lied, dazwischen. Ein Meilenstein auf dem Weg der Erfindung der Jugend, meint John Savage. Der britische Pophistoriker ist Autor des Buches Teenage, die Erfindung der Jugend, 1875 bis 1945. Das ist der einzige mir bekannte Song aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, der ausdrücklich davon handelt, wie es ist, ein Teenager zu sein. Natürlich war Musik für Jugendliche schon vorher wichtig, aber es gab keine Swingplatten, in denen jemand davon sang, dass er die Schule hasst oder dass der Lehrer ein Bastard ist. Es ist einer der ersten Songs, die von innen erzählen, vom Teenager-Sein. First songs I can find that actually deals from inside. Judy Garland, 1938, die Geburtsstunde des Teenagers und damit die Geburtsstunde eines neuen Marktes. Fortan bedient der flexible Kapitalismus eine neue Zielgruppe. Er produziert Teenager-Mode, Teenager-Getränke, Teenager-Freizeitangebote und vor allem Teenager-Musik. Chuck Berry besingt Sweet Little 16, dabei ist er schon über 30. Die Schlagersängerin Peggy March dagegen weiß 1965 genau, wovon sie singt. Sie ist gerade 17 und erklärt, wie das so ist mit 17. Mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume. Mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume in den Himmel der Liebe. Das Alter dagegen ist eine Zumutung. What a drag it is getting old. Was für eine Zumutung, alt zu werden. Mit dieser Klage beginnt Mother's Little Helper, der Hit der Rolling Stones von 1966. Da lästert Mick Jagger über die grauen Mütter, die sich ihr ödes Leben mit ein paar gelben Pillen aufhellen. Apropos Mütter. Im Dezember 2016 wird eine gewisse Melanie Hamrock Mutter im Alter von 29 Jahren. Der Vater wird demnächst 75. Sein Name Mick Jagger. Ich kriege keine Befriedigung. Ich versuch's und versuch's und versuch's, aber ich kriege einfach keine Befriedigung. Beschwert sich Mick Jagger zum ersten Mal 1965. Die Musikzeitschrift Rolling Stone, die zufälligerweise fast genauso heißt wie die Band, der Rolling Stone also wählt 2004 den Gassenhauer der Rolling Stones zum zweitbesten Song aller Zeiten. Begründung, Satisfaction sei eine Litanei der Abscheu vor Amerika und seinem Reklamesyndrom der permanenten Überflutung. Ein halbes Jahrhundert später behauptet Mick Jagger immer noch bei jedem Konzert, dass er keine Befriedigung kriegt. Der Sänger der Stones ist mittlerweile 74 Jahre alt und Satisfaction ist schon lange keine Litanei der Abscheu mehr. Nein, I can't get no satisfaction. Das ist heute die Litanei eines omnipotenten Urgroßvaters, der den Hals nicht vollkriegen kann. Satisfaction, das ist nicht nur Musik gewordene Omnipotenz, es ist auch Musik gewordene Omnipräsenz. Kaum ein Song läuft in den 60ern so oft im Radio, kaum ein Song wird so oft gecovert, auch von Frauen. Auch Aretha Franklin betont das Recht auf Befriedigung und covert Satisfaction auf ihre Art. 1967, vor 50 Jahren. Inzwischen ist die Queen of Soul 75 Jahre alt, sie arbeitet an neuer Musik, an letzter Musik, es soll ihr Abschiedsalbum werden. Die große Joni Mitchell hat sich schon vor Jahren zurückgezogen, die vielen Zigaretten hätten ihre Stimme ruiniert, sagt sie. So wolle sie sich nicht mehr hören. Offenbar haben Männer weniger Probleme zu altern, im richtigen Leben wie im Pop. Trotz ruinierter Stimme gehen sie auf Never-Ending Tour und nehmen Evergreens auf, wenn ihnen nichts mehr einfällt, wie Bob Dylan. Oder sie werden zum wandelnden Selbstplagiat, wie die Rolling Stones, und werden eben nochmal Vater, wie Mick Jagger. Es gibt also einen Gender Gap im Pop. Der kleine Unterschied im Alter. Die Typen sagen, wir stehen super da. Die Frauen sagen, wir sind unsichtbar. Diese Erkenntnis stammt von Christiane Rösinger aus ihrem Song The Joy of Aging, die Freuden des Älterwerdens. 16 Clumsy and Shy heißt es bei den Smiths 1987. 16 unbeholfen und schüchtern. Morrissey, der Sänger der Smiths, ist 27 und er verkörpert wie so oft einen unglücklichen Teenager. 30 Jahre später erleben seine Worte ein Comeback in leicht veränderter Form. 50 clumsy and shy und bin doch immer noch dabei. Unbeholfen und schüchtern ist sie immer noch, aber nicht mehr 16. Aus 16 clumsy and shy macht die Berliner Sängerin Christiane Rösinger 50 clumsy and shy. Aber auch mit 50 ist sie immer noch dabei. Rösinger ist 3 Jahre jünger als Morrissey, aber den 60 näher als den 50. Joy of Aging, ein Song aus ihrem aktuellen Album Lieder ohne Leiden, erzählt von den Freuden des Alterns und den Leiden. Ich wollte ja ursprünglich ein Buch schreiben, das sollte The Joy of Aging heißen, in Anlehnung an das berühmte Standardwerk The Joy of Sex, was aber heute auch keiner mehr kennt. Und dann habe ich einfach viel gesammelt. Klar, natürlich die Babyboomer, das ist ja die Generation, zu der ich gehöre, und die Silver Ager und Best Ager und Senior Ager. Ich bin ja jetzt in einem ganz jungen Alter, also ich bin ja jetzt Baby Ager, aber später dann von 80 bis 90 und dann wird es dann schon sehr traurig und sehr deprimierend und dann kommt ja auch der Tod und dann hat mich das Thema eigentlich zu sehr deprimiert. Bevor es zu deprimierend wird, gehen wir nochmal zurück zu den Babyboomern und zu einem anderen großen Thema der Christiane Rösinger, die Differenzen der Geschlechter. Gestern noch ein junger Falter, gehst du gram gebeugt durchs Alter. Das Ende naht later or sooner für uns alte Babyboomer. Die Typen sagen, wir stehen super da. Die Frauen sagen, wir sind unsichtbar. Bei den nicht mehr Jungen und den noch nicht Alten wollt ihr erloschenen Gestalten. That's the joy of aging. Der kleine Unterschied im Alter: Männer stehen super da, Frauen werden unsichtbar. Das Bild der älteren Frau, die nicht mehr so attraktiv ist, natürlich ist es beschissen, aber das können wir jetzt auch nicht mal so schnell ändern. Ja? Also was wir aber ändern können, ist unsere Abhängigkeit von solchen Meinungen. Ich lebe doch nicht davon, dass ich irgendwo reingehe und irgendwelche Typen drehen sich um. Im Gegenteil, es ist doch manchmal auch total befreiend, dass man aus dieser Konkurrenz draußen ist. Und doch muss ich mein Alter loben, der Pflicht zur Fortpflanzung enthoben, vermitteln in der Dating-Welt sind wir zum Glück freigestellt. Eigentlich gibt es ja für Frauen kein gutes Alter. 25, da bist du noch zu jung und hast keine Ahnung. Mit 28 fängt der Körper an zu zerfallen. Schon mit 28 wurde über uns geschrieben, die nicht mehr ganz taufrischen Damen aus Berlin. Diese Damen aus Berlin waren die Lassie Singers, Rösingers erste Band und eine Art Filiale der sogenannten Hamburger Schule. Diesen Status teilten die Lassie Singers mit einer Band aus Essen namens Die Regierung und sie teilten einen Song. Ich glaube, ich will dich lieber loswerden. Loswerden, ein Anti-Liebeslied von den Lassie Singers, im Original von Die Regierung, die Band um Tilman Rosmi. Tilman Rosmi ist 3 Jahre älter als Rösinger und auch er hat mit seiner Band 2017 ein Album rausgebracht, das sich mit dem Altern beschäftigt und mit dem Konjunktiv 2. Im gleichnamigen Song fragt Rosmi, was hätte gewesen sein können, wenn. Und würde ich noch mal an dieser Kreuzung stehen? Würde ich dann wirklich in eine andere Richtung gehen? Tilman Rosmi denkt übers Altern nach, auch über Christiane Rösingers Joy of Aging. Du gehst die erste Hälfte des Lebens, gehst rein ins Leben und dann gehst du raus. Rauszugehen heißt ja nicht, dass du noch unheimlich jetzt viel erreichen willst oder so, sondern du willst eher aufräumen. Das ist ein ganz anderer Spirit, ne? Der ist an für sich ein bisschen relaxter, ne? Vielleicht so als Joy, ne? Dass man da so eine Freude empfindet, dass man sich nicht so mehr so anstrengen muss. Man muss sich nicht mehr so anstrengen im Alter, freut sich Tilman Rosmi. Nicht mit dem Körper, nicht mit dem Kopf und nicht auf dem Kopf. Der andere Aspekt sind zum Beispiel Frisuren. Ne? Ich weiß noch, wie das damals auch gerade so in der Hamburger Zeit, wie viel Energie wir in unsere Frisuren gesteckt haben. Jetzt, wo wir dann auch wirklich scheiße aussehen, lässt uns das fast kalt. Ne? Jetzt schneide ich mir die Haare selbst mit der Maschine und sieht nicht so doll aus, aber es tut nicht weh. Ne? Ich will nicht werden, was mein Alter ist. Tonsteine scherben mit dem jungen Rio Reiser. Ein Vorbild für Christiane Rösinger. Und ein Bezugspunkt für Tilman Rosmi. Der wollte nie werden wie sein Alter, aber wenn er heute in den Spiegel schaut, dann stellt er fest, alt ist das neue Junge. Früher wollte ich nicht so werden, wie mein Alter ist. Heute schaue ich in den Spiegel und ich seh ihm direkt ins Gesicht. Mutter sagt, du wirst immer mehr so wie Vater ist, singt Tilman Rosmi mit seiner Band Die Regierung. 46 Jahre nach Rio Reiser schaut Rosmi dem Alten, der er nie werden wollte, im Spiegel ins Gesicht. An anderer Stelle blickt er nach vorn. Statistisch gesehen habe ich sogar noch 30 Jahre mehr. Statistisch gesehen hat Tilman Rosmi noch 30 Jahre vor sich. 88 wäre er dann, kaum zu glauben. Aber wer hätte 1967 gedacht, dass jemals eintreffen könnte, was sich Paul McCartney auf dem Sgt. Pepper Album der Beatles vorstellt? Wenn ich mal älter werde und mir die Haare ausgehen. When I'm 64. Inzwischen ist Paul 75 und immer noch auf Tour. Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64. The Joy of Aging. Klaus Walter über das Altern im Pop. Wenn Sie diese Sendung und viele weitere wissenswerte Themen noch einmal nachhören wollen, dann schauen Sie mal unter Podcasts auf hrinforadio.de.